Die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt eröffnen unser Concerto Bavarese und umrahmen den Perkussionisten Dimitri Nedjelew bei seiner Interpretation des Konzerts für Perkussion und Streichorchester von Siegfried Fink. Am Dirigentenpult Oliver Weder. Thank you. Thank you. Dmitri Nedjeljew und die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt spielten unter der Leitung von Oliver Weder das Konzert für Perkussion und Streichorchester von Siegfried Fink, ehemaliger Professor an der Hochschule für Musik Würzburg. Passend zur späten Stunde hören wir ein Nachtstück von Volker Blumenthaler mit dem Titel Glasnacht, komponiert für Sopran, Flöte, Cello, Gitarre und Schlagzeug. Stefan Schäfer leitet das Ensemble L'Art pour l'Art. Thank you. Im Winkel bei den alten Kanten nagen sie ihr Pensum aus des Gehorsams Macht. Ein Pfeilwurf soll entscheiden die Richtung. Ein schwarzer Fisch verschlingen mein Leid. Thank you. Glasnacht. Ein Stück für Sopran, Flöte, Cello, Gitarre und Schlagzeug von Volker Blumenthaler. Zum Klingen gebracht vom Ensemble L'Art pour l'Art. Hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Stefan Hippe aus Nürnberg ist nicht nur ein großartiger Akkordeonspieler, sondern auch Komponist. So nahm er sich 6 der 10 polyphonen Stücke nach spanischen Volksliedern von Wolfgang Jacobi als Vorlage, um sie für Akkordeonorchester ein weiteres Mal zu bearbeiten. Eine zweite Übermalung also. Stefan Hippe nennt es Overpainting. Thank you. Thank you. Thank you. Overpainting. 6 Stücke von Stefan Hippe nach einer musikalischen Vorlage von Wolfgang Jacobi, präsentiert vom Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch e.V. Mit Kammermusik von Hans-Günther Allers geht's hier auf Bayern 2 weiter. Das Ensemble Kontraste aus Nürnberg spielt Allers Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, Opus 92. Thank you. Thank you. Thank you. Das Ensemble Kontraste hörten wir mit dem Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Opus 92 von Hans-Günther Allers, der ab 1992 bis zu seinem Tod 2024 als freischaffender Komponist in Franken lebte.